Stattdessen sprechen Berichte über Lebensgemeinschaften in tropischen Wäldern häufig von kleinen, oftmals angeblich isolierten Gruppen, die zum Überleben auf das Jagen und Sammeln angewiesen sind. Solche Annahmen prägen nicht nur unsere Kenntnisse über die Geschichte der tropischen Wälder, sondern auch unsere Bemühungen, sie zu schützen. Traditionelle Naturschutzanstrengungen gehen häufig davon aus, dass Menschen in tropischen Wäldern schlicht nicht nachhaltig leben können. Deshalb, so heißt es, könne man sie am besten schützen, wenn man sie als ökologische Wildnis mit möglichst wenigen Eingriffen und Störungen durch Menschen behandelt. Selbst das Wort Dschungel, das häufig für tropische Wälder verwendet wird, es geht auf das Hindi-Wort Dschengel zurück, bezeichnete ursprünglich einen Bereich außerhalb menschlicher Siedlungen und häuslichen Komforts. Gegenüber den Geschichten, die wir so oft über tropische Wälder hören, sollten wir also skeptisch sein. Meine Expedition ins Amazonasbecken veränderte mein Leben. Insbesondere zwei ganz unterschiedliche Erlebnisse mit tropischen Wäldern sind mir im Gedächtnis geblieben. Und die waren viel eindringlicher als alle Kämpfe, die Victor und ich unter den Baumkronen ausfechten mussten. Beide Begegnungen machen nicht nur deutlich, wie langlebig und eng die Wechselbeziehungen zwischen den Menschen und dieser majestätischen Umgebung sind, sondern auch, welche Bedeutung die tropischen Wälder nach wie vor für uns alle haben. Ganz gleich, ob wir in den Tropen leben oder nicht. Die erste Erfahrung machte ich eines Morgens, als wir zum sanften Schaukeln des betagten Recreo und dem Lärm der Papageien aufwachten. Victor, ein altgedienter Reisender im Amazonasgebiet und brasilianischer Staatsbürger, deutete auf die Baumwipfel und sagte: »Wir werden bald ein Dorf sehen.« Ich folgte seinem Finger mit den Blicken, konnte aber kein Anzeichen von Menschen oder Häusern entdecken, ja noch nicht einmal eine Lichtung, die auf irgendeine Form der Gegenwart von Menschen hingedeutet hätte. Alles schien einfach wild und grün zu sein. Dann machte mich Victor darauf aufmerksam, welche Pflanzen plötzlich an den Flussufern vorherrschten. Bei näherem Hinsehen zeigte sich im Gegensatz zu dem früheren Bewuchs eine dichte Konzentration von zwei bestimmten Pflanzen. Acai-Beeren tragende Palmen und Paranussbäume, die man richtiger Amazonasnüsse nennen sollte. Mit seinen langjährigen Erfahrungen als Ökologe und häufiger Besucher der Siedlungen entlang der Ufer im Amazonasbecken wusste Victor, dass diese Pflanzen eine Art lebendiger Wegweiser zu einer menschlichen Siedlung sind. Und tatsächlich tauchte langsam ein Dorf aus dem Gewirr der dichten Vegetation am Flussufer auf, das den passenden Namen Ponta da Castagna, Ort der Amazonasnussbäume, trug. Wie Victor und die Einheimischen, einschließlich unseres großzügigen Gastgebers Juscelino, ganz genau wussten, liegen die heutigen Siedlungen am Flussufer fast immer über prähistorischen Siedlungsstätten. Hier haben frühere Gesellschaften über Jahrtausende die Fruchtbarkeit des Bodens und die Zusammensetzung der Pflanzenwelt verändert, und das so stark, dass die gleichen Stellen auch heute noch die einheimischen Lebensmittelproduzenten anziehen. Wäre das Amazonasgebiet wirklich eine unberührte Landschaft und im Wesentlichen frei von menschlicher Geschichte, wie könnte ich dann an einer Stelle stehen, die seit Jahrtausenden immer wieder Siedlungen beherbergt hat? Und das zweite Erlebnis? Am Ende unseres Besuchs stießen wir in einem kleinen Motorboot vom Ufer ab. Während wir knapp oberhalb der Wasserlinie saßen und unsere Habseligkeiten und Ausrüstung krampfhaft auf dem Schoß festhielten, blickte ich hinauf zum Himmel.